wir pfeifen's von den Dächern. Verhört die Arbeit aus, es ruhen die Maschinen und es geht müde nach Haus. Und dann zu Haus angekommen, falle ich nur noch auf die Couch. Ich schließ die Augen und sinke herab in einen Traum. In meinem Traum komm ich zu mir und ich steh auf einem Platz. Um mich herum freudige Hektik und dann höre ich den Satz: Beeil dich, sonst verpassen wir ihn, ist gleich deiner Hatz. Aber die Stimmung nicht gereizt, es scheint, als suchen sie einen Schatz. Was für ein Rabatz denk ich bei mir und lass mich treiben in der Menge. Menschenmassen strömen auf die Straße, Euphorie ersetzt die Zwänge. Ich zwäng mich durch die Enge, höre bekannte Liederklänge. Und ich hab Blick auf den Balkon, auch schon den Grund für das Gedränge. Nur ein Geschlänge trennt die Menge von dem Mann da vorn. Er begrüßt die Menschenmasse, Euphorie vertreibt die Norm. Der Sicherheitsdienst bringt sich Informationen vor dem Rattersturm. Greifbare Ekstase entfacht den verbalen Sturm. Noch ist es nur ein Traum, doch manche Träume werden wahr. Der Traum von Einigkeit, von reiner Dux et Patria. Der Traum vom Überleben ist noch lang nicht ausgeträumt. Wir Deutsche haben noch jede Bedrohung aus dem Weg geräumt. Noch ist es nur ein Traum, doch manche Träume werden wahr. Der Traum von Einigkeit, von reiner Dux et Patria. Der Traum vom Überleben ist noch lang nicht ausgeträumt. Wir sehen uns wieder, wenn die Freiheit wieder unsere Straße säumt. Es ist doch erzählt vom Kampf, der nur mit Opfern wird gewonnen. Von einem Volk, das sich erhob, in einem Haus hat es begonnen. Das Bruderband gesponnen, die Sklavenketten waren zersprungen. Der Umsturz wurde unaufhaltsam mit der Kraft von tausend Sonnen. Verronnen war die schwere Zeit, ein ganzes Volk zum Kampf bereit. Zu vertreiben den fremden Geist, ein ganzes Volk stand bereit. Er sprach von Treue und von Mut, erzählt von Stolz und Heldentum. Von Heimat, Ehre und von Blut und von der alten Heldenruhm. Die Masse hört ihm zu, steht hinter ihm, er ist einer von ihm. Venetisch hat die Menge vor Begeisterung geschrien. Und sie lauschten seiner Rede, hängen an seinen Lippen. Jedes Wort ein Evangelium, geht voran mit großen Schritten. Und abgeklebt war mein Blick auf das Fahnentuch, welches die ganze Straße ziert, versehen mit einem berühmten Spruch. Und ich verfluchte es, als ich anschließend wurde wach. Leider war es nur ein Traum, doch wurde schon mancher wahr gemacht. Und über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbei marschieren, Arbeiter, der Stern und der Frau, alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813, als es hieß, der König rief und alle kamen. So muss es einmal gewesen sein und so erleben wir es jetzt. Ich hoffe nur, dass unsere Hörer auch nur eine Idee, eine Ahnung davon bekommen durch unser Sprechen, wie es hier aussieht. Sehen Sie die Menschenmenge, die hier auf die Bühne sind. Ungeheuer groß dieser Moment ist, dieser Augenblick ist. Ja, junge Arbeiter sind heraufgeklettert auf die Bäume sind umsäumt, wie die Trauben hängen die Menschen oben an den Bäumen, um etwas sehen zu können. Aber denkst du, dass dieser ganze Fassezug erst in 2 oder 3 Stunden organisiert worden ist, als ein ganz spontaner Ausdruck dieser Freude? Noch ist es nur ein Traum, doch manche Träume werden wahr. Der Traum von Einigkeit, von reiner Dux et Patria. Der Traum vom Überleben ist noch lang nicht ausgeträumt. Wir Deutsche haben noch jede Bedrohung aus dem Weg geräumt. Ist es nur ein Traum, doch manche Träume werden wahr. Der Traum von Einigkeit, von Reinheit, Dux et Patria. Der Traum vom Überleben ist noch lang nicht ausgeträumt. Wir sehen uns wieder, wenn die Freiheit wieder unsere Straßen säumt.